Meister Eckhart vom edlen Menschen. Die biografischen Lebensdaten von Meister Eckhart sind nur spärlich überliefert und daher schnell erzählt. Geboren um 1260 in Thüringen, trat Eckhart schon als etwa 15-Jähriger in den Konvent der Dominikaner in Erfurt ein. Er studierte in Köln, hielt Vorlesungen in Paris, brachte es zum Prior in Erfurt, zum Vikar von Thüringen. Er ging ein zweites Mal nach Paris, diesmal als Magister, daher auch sein Name Meister Eckhart. Im Sommer 1303 wurde er zum ersten Provinzial der neu geschaffenen Provinz Saxonia ernannt, die fast ganz Nord- und Mitteldeutschland umfasste. 3 Jahre später übernahm er zusätzlich noch die Provinz Böhmen und weitere 3 Jahre später sollte gar die süddeutsche, alemannische Provinz hinzukommen. Seine Wahl wurde diesmal aber nicht bestätigt, denn der Orden brauchte seinen besten Kopf noch einmal auf dem wichtigsten theologischen Lehrstuhl. Und so wurde er ein drittes Mal nach Paris gesandt, zum zweiten Male als Lektor, eine Ehre, die bis dato nur Thomas von Aquin zukam. Ab 1314 wirkte er als Generalvikar des Dominikanerklosters in Straßburg und betreute dort seelsorgerisch die Frauenklöster des Elsass und der Schweiz. 1322 schließlich übernahm er den Lehrstuhl Albertus Magnus für das Studium Generale in Köln. Leben und Wirken Eckharts können nicht verstanden werden, berücksichtigt man nicht die außerordentlich schwierigen Zeiten, in denen er gelebt hat. Im 13. und 14. Jahrhundert war das Reich zerrissen und uneins. Kirche und Kaisertum stritten um die weltliche Macht. Armut, Kriege und Krankheiten wie der Schwarze Tod motivierten immer mehr Menschen, religiös zu leben. Aber die Klöster und Orden waren hoffnungslos überfüllt. Und der Gott der Kirche war den Menschen fremd geworden. Vor diesem Hintergrund eröffneten Prediger wie Meister Eckhart neue Perspektiven, die es jedem Einzelnen ermöglichten, auch außerhalb kirchlicher Gemeinschaften gottgefällig zu leben und zu Gott zu finden. Eckharts Mystik zeigt sich nicht im ekstatischen Transzendieren eines auserwählten Einzelnen, sie ist etwas, was einem jeden Menschen offen steht, und zwar über die Abgeschiedenheit. Zunächst gelte es, so Eckhart, dass der Mensch sich frei mache von allen äußeren Dingen. Wem dies gelänge, der erreiche die reine Innerlichkeit. Als nächsten Schritt müsse der Mensch sich von sich selbst befreien, seine Wünsche, seine Neigungen und auch seinen eigenen Willen hinter sich lassen. Dieser Abschied von sich selbst und von der Welt ermöglichten es, dem Innersten der Seele zutage zu treten. Und dort, im tiefsten Seelengrunde, träfen sich Gott und der Mensch. Denn in der Seele sei etwas Unbenennbares, das mit Gott verwandt sei. So spricht der Meister: Wer in Gottes Grund kommen will, der muss in seinen eigenen Grund kommen. Oder anders gesagt, durch das völlige Verschwinden des Ich kann es, eine mehrjährige Übung vorausgesetzt, zur Unio Mystica, zur Vereinigung mit Gott kommen. Wobei Gott der Vater seinen Sohn im Grunde der Seele und in ihrem Wesen gebiert und sich so mit ihr vereinigt. Eckharts Predigten und Handschriften sind von einer außergewöhnlichen sprachlichen Wucht. Er gilt noch heute als Genie des Wortes. Aber selbst diesem hervorragenden Sprachschöpfer versagten die Worte, wenn es galt, Gott zu beschreiben. Denn Gott ist unbeschreiblich. Das führte zu so kühnen Aussagen wie: Gott ist weder gut noch besser noch vollkommen. Wenn ich Gott gut nenne, so sage ich etwas ebenso Verkehrtes, als wenn ich das Weiße schwarz nennen würde. Wenn also jemand behauptete, er habe Gott erkannt und eine konkrete Vorstellung von Gott entwickelt, so habe er alles Mögliche erkannt, nur eben nicht Gott. Im Gegensatz zu Thomas von Aquin, dem damaligen Taktgeber der katholischen Theologie, ist Gott für Meister Eckhart Vernünftigkeit oder Erkennen. Sein Gottesbild ist dynamisch. Alles fließt aus Gott und fließt zurück in Gott. Das heißt, alles Bewegte bewegt zugleich den Beweger selbst. Beweger und Bewegtes sind in einem Kraftfeld zusammengeschlossen, sodass alles Leben ein in sich zusammenhängender Strom ist. Die Bedeutung des stellvertretenden Leidens Jesu kommt in Eckharts Schriften nicht vor. Die Sünde ist bei ihm nur eine willentliche Abkehr von Gott, die ohne Konsequenzen bleibt, sobald der Mensch sich durch das Aufgeben des Eigenwillens wieder zu Gott hinwendet. Schon diese kurzen und unvollständigen Skizzen der überaus komplexen und durchaus nicht einfach zu verstehenden Ideen Meister Eckharts deuten an, dass hier eine gegenüber der Scholastik vollkommen andere und radikale Sichtweise des Christentums vertreten wurde. Allein die Tatsache, dass er seine Predigten als einer der ersten in deutscher Sprache hielt, brachte ihm den Vorwurf ein, er entweihe und entwürdige die edlen scholastischen Wahrheiten der Kirche, wenn er sie dem einfachen und ungebildeten Volke darbiete. Eckhart beantwortete dies im Buch der göttlichen Tröstung wie folgt: Soll man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird niemals wer gelehrt, und so kann niemand lehren oder schreiben. Denn darum belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden. Gäbe es nichts Neues, so würde nichts Altes. Der damaligen Kirche konnten solche Worte nicht gefallen. Und Sätze wie »Wer Gott lästert, lobt Gott« oder »Ich beneide Christus nicht, weil er Gott geworden ist, denn auch ich kann, wenn ich will, nach seinem Vorbild dasselbe werden« waren starker Tobak für die katholischen Schulweisheiten. Und so kam es, wie es kommen musste. 1326 eröffnete der Erzbischof von Köln ein Inquisitionsverfahren gegen Eckhart wegen der Verbreitung glaubensgefährdender Lehren. An 49, später 59 Textstellen aus seinem Werk sollte ihm der Vorwurf der Häresie nachgewiesen werden. Das Verfahren, zunächst in Köln, später in Avignon, dem damaligen Sitz des Papstes, zog sich über 3 Jahre hin und Eckhart überlebte es nicht. So blieb ihm auch die Verurteilung von 17 seiner Sentenzen als heretisch und weiteren 11 als übelklingend in der päpstlichen Bulle in Agro Dominico erspart. Einerseits hatte Eckhart stets betont, dass er alles Gesagte widerrufen werde, sollte es jemandem gelingen, in seinen Worten einen Irrtum zu entdecken. Andererseits war er sich immer bewusst, dass er kühne und ungewöhnliche Thesen vertrat, und er wunderte sich, dass man ihm nicht viel mehr Stellen ankreidete, schließlich habe er doch aberhunderte von Äußerungen getan, die seine beschränkten Kritiker nicht verstünden. Für lange Zeit wurde es nun ruhig um den herausragendsten Philosophen seiner Zeit, um das religiöse Genie, und eine angemessene Würdigung und Einordnung seines Werkes steht bis heute aus. Aber seine Ideen, die Ausdruck des intensivsten religiösen Erlebens waren, lebten fort, unter anderem bei Cusanus, im deutschen Idealismus, bei Schelling, Fichte und Hegel. Selbst Schopenhauer, Heidegger und Literaten wie Rilke beeinflusste das Werk des Meisters, dessen mystisches Philosophieren nicht die Vermenschlichung Gottes, sondern die Vergottung des Menschen zum Ziel hatte. Machen Sie sich nun ein eigenes Bild von dem Mann, der sich stets darum mühte, seinen Mitmenschen die Angst vor Gott zu nehmen. Und hören Sie die Schrift vom edlen Menschen, sowie im Anschluss 4 der bedeutendsten Predigten des Meister Eckhart. Unser Herr spricht im Evangelium: Ein edler Mensch zog aus in ein fernes Land, sich ein Reich zu gewinnen, und kehrte zurück. Lukas, Kapitel 19, Vers 12. Unser Herr lehrt uns in diesen Worten, wie edel der Mensch geschaffen ist in seiner Natur und wie göttlich das ist, wozu er aus Gnade zu gelangen vermag, und überdies, wie der Mensch dahin kommen soll. Auch ist in diesen Worten ein großer Teil der Heiligen Schrift berührt. Man soll zum Ersten wissen, und es ist auch deutlich offenbar, dass der Mensch in sich zweierlei Naturen hat, Leib und Geist. Darum sagt eine Schrift: Wer sich selbst erkennt, der erkennt alle Kreaturen, denn alle Kreaturen sind entweder Leib oder Geist. Darum sagt die Schrift vom Menschen, es gebe in uns einen äußeren und einen anderen, den inneren Menschen. Zu dem äußeren Menschen gehört alles, was der Seele anhaftet, jedoch umfangen ist von und vermischt mit dem Fleische und mit und in einem jeglichen Gliede ein körperliches Zusammenwirken hat, wie etwa mit dem Auge, dem Ohr, der Zunge, der Hand und dergleichen. Und dies alles nennt die Schrift den alten Menschen, den irdischen Menschen, den äußeren Menschen, den feindlichen Menschen, einen knechtischen Menschen. Der andere Mensch, der in uns steckt, das ist der innere Mensch. Den heißt die Schrift einen neuen Menschen, einen himmlischen Menschen, einen jungen Menschen, einen Freund und einen edlen Menschen. Und der ist gemeint, wenn unser Herr sagt, dass ein edler Mensch auszog in ein fernes Land und sich ein Reich gewann und wiederkam. Man soll fürderhin wissen, dass St. Hieronymus und auch die Meister gemeinhin sagen, ein jeglicher Mensch habe von Anbeginn seines menschlichen Daseins an einen guten Geist, einen Engel und einen bösen Geist, einen Teufel. Der gute Engel rät und treibt beständig an zu dem, was gut ist, was göttlich ist, was Tugend und himmlisch und ewig ist. Der böse Geist rät und treibt den Menschen allzeit hin zu dem, was zeitlich und vergänglich ist und was Untugend, böse und teuflisch ist. Derselbe böse Geist hält beständig Zwiesprache mit dem äußeren Menschen und durch ihn stellt er heimlich allzeit dem inneren Menschen nach, ganz so wie die Schlange mit Frau Eva plauderte und durch sie mit dem Manne Adam. Der innere Mensch ist Adam. Der Mann in der Seele ist der gute Baum, der immerfort ohne Unterlass gute Frucht bringt, von dem auch unser Herr spricht. Er ist auch der Acker, in den Gott sein Bild und Gleichnis eingesät hat, und darein er den guten Samen, die Wurzel aller Weisheit, aller Künste, aller Tugenden, aller Güte sät, den Samen göttlicher Natur. Göttlicher Natursamen, das ist Gottes Sohn, Gottes Wort. Der äußere Mensch, das ist der feindliche Mensch und der Böse, der Unkraut darauf gesät und geworfen hat. Von dem sagt St. Paulus, ich finde in mir etwas, was mich hindert und wieder das ist, was Gott gebietet und was Gott rät und was Gott gesprochen hat und noch spricht im Höchsten, im Grunde meiner Seele. Und anderswo spricht er und klagt, O weh mir, unseligen Menschen! Wer löst mich von diesem sterblichen Fleische und Leibe? Und er sagt wieder anderswo, dass des Menschen Geist und sein Fleisch allzeit wiedereinander streiten. Das Fleisch rät Untugend und Bosheit, der Geist rät Liebe Gottes, Freude, Frieden und jede Tugend. Wer dem Geiste folgt und nach ihm, nach seinem Rate lebt, dem gehört das ewige Leben. Der innere Mensch ist der, von dem unser Herr sagt, dass ein edler Mensch auszog in ein fernes Land, sich ein Reich zu gewinnen. Das ist der gute Baum, von dem unser Herr sagt, dass er allzeit gute Frucht bringt und nimmer böse, denn er will die Gutheit und neigt zur Gutheit, wie sie in sich selbst schwebt, unberührt von dies und das. Der äußere Mensch ist der böse Baum, der nimmer gute Frucht zu bringen vermag. Vom Adel des inneren Menschen, des Geistes und vom Unwert des äußeren Menschen, des Fleisches, sagen auch die heidnischen Meister Tullius und Seneca, keine vernunftbegabte Seele ist ohne Gott. Der Same Gottes ist in uns. Hätte er einen guten, weisen und fleißigen Ackerer, so würde er umso besser gedeihen und wüchse auf zu Gott, dessen Same er ist, und die Frucht würde gleich der Natur Gottes. Birnbaums Same erwächst zum Birnbaum, Nussbaums Same zum Nussbaum, Same Gottes zu Gott. Ist's aber so, dass der gute Same einen törichten und bösen Ackerer hat, so wächst Unkraut und bedeckt und verdrängt den guten Samen, so dass er nicht ans Licht kommt, noch auswachsen kann. Doch spricht Origenes, ein großer Meister, da Gott selbst diesen Samen eingesät und eingedrückt und eingeboren hat, so kann er wohl bedeckt und verborgen und doch niemals vertilgt, noch in sich ausgelöscht werden. Er glüht und glänzt, leuchtet und brennt und neigt sich ohne Unterlass zu Gott hin. Die erste Stufe des Inneren und des neuen Menschen, spricht St. Augustinus, ist es, wenn der Mensch nach dem Vorbilde guter und heiliger Leute lebt, dabei aber noch an den Stühlen geht und sich nah bei den Wänden hält, sich noch mit Milch labt. Die zweite Stufe ist es, wenn er jetzt nicht nur auf die äußeren Vorbilder, darunter auch auf gute Menschen schaut, sondern läuft und eilt zur Lehre und zum Rate Gottes und göttlicher Weisheit, kehrt den Rücken der Menschheit und das Antlitz Gott zu, kriecht der Mutter aus dem Schoß und lacht den himmlischen Vater an. Die dritte Stufe ist es, wenn der Mensch mehr und mehr sich der Mutter entzieht und er ihrem Schoß ferner und ferner kommt, der Sorge entflieht, die Furcht abwirft, so dass, wenn er gleich ohne Ärgernis aller Leute zu erregen Übel und Unrecht tun könnte, es ihn doch nicht danach gelüsten würde. Denn er ist in Liebe so mit Gott verbunden, in eifriger Beflissenheit, bis der ihn setzt und führt in Freude und in Süßigkeit und Seligkeit, wo ihm alles das zuwider ist, was ihm, Gott, ungleich und fremd ist. Die vierte Stufe ist es, wenn er mehr und mehr zunimmt und verwurzelt wird in der Liebe und in Gott, so dass er bereit ist, auf sich zu nehmen, alle Anfechtung, Versuchung, Widerwärtigkeit und Leiderduldung willig und gern, begierig und freudig. Die fünfte Stufe ist es, wenn er allenthalben in sich selbst befriedet lebt, still ruhend im Reichtum und Überfluss der höchsten, unaussprechlichen Weisheit. Die sechste Stufe ist es, wenn der Mensch entbildet ist und überbildet von Gottes Ewigkeit und gelangt ist zu gänzlich vollkommenem Vergessen vergänglichen und zeitlichen Lebens und gezogen und hinüberverwandelt ist in ein göttliches Bild, wenn er Gottes Kind geworden ist. Darüber hinaus noch höher gibt es keine Stufe, und dort ist ewige Ruhe und Seligkeit, denn das Endziel des inneren Menschen und des neuen Menschen ist ewiges Leben. Für diesen inneren, edlen Menschen, in den Gottes Same und Gottes Bild eingedrückt und eingesät ist, wie nämlich dieser Same und dieses Bild göttlicher Natur und göttlichen Wesens, Gottes Sohn, zum Vorschein komme und man seiner gewahr werde, wie er aber auch dann und wann verborgen werde. Dafür trägt der große Meister Origenes ein Gleichnis vor. Gottes Bild, Gottes Sohn, sei in der Seele Grund wie ein lebendiger Brunnen. Wenn aber jemand Erde, das ist irdisches Begehren, darauf wirft, so hindert und verdeckt es ihn, so dass man nichts von ihm erkennt oder gewahr wird. Gleichviel bleibt er in sich selbst lebendig. Und wenn man die Erde, die von außen oben darauf geworfen ist, wegnimmt, so kommt er wieder zum Vorschein und wird man ihn gewahr. Und er sagt, dass auf diese Wahrheit hingedeutet sei im ersten Buch Moses, wo geschrieben steht, dass Abraham in seinem Acker lebendige Brunnen ergraben hatte. Übeltäter aber füllten sie mit Erde. Danach aber, als die Erde herausgeworfen worden war, kamen die Brunnen lebendig wieder zum Vorschein. Sankt Augustinus sagt, wenn des Menschen Seele sich vollends hinaufkehrt in die Ewigkeit, in Gott allein, so scheint auf und leuchtet das Bild Gottes. Wenn aber die Seele sich nach außen kehrt und sei selbst zu äußerlicher Tugendübung, so wird dies Bild vollkommen verdeckt. Und dies soll es bedeuten, dass die Frauen das Haupt bedeckt tragen, die Männer aber entblößt nach St. Paulus Lehre. Und darum, alles das von der Seele, was sich niederwärts wendet, das empfängt von dem, zu dem es sich kehrt. Eine Decke, ein Kopftuch. Dasjenige der Seele aber, was sich emporträgt, das ist bloßes Bild Gottes, Gottes Geburt, unverdeckt, bloß in entblößter Seele. Von dem edlen Menschen wie nämlich Gottes Bild, Gottes Sohn, der Same göttlicher Natur in uns nimmer vertilgt wird, wenngleich er verdeckt werden mag, sagt König David im Psalter, ob zwar den Menschen mancherlei Nichtigkeit, Leiden und Schmerzensjammer befällt, so bleibt er dennoch im Bilde Gottes und das Bild in ihm. Das wahre Licht leuchtet in der Finsternis, wenngleich man es nicht gewahr wird. Nicht achte darauf, meint das Buch der Liebe, dass ich braun bin. Ich bin doch schön und wohlgestaltet. Aber die Sonne hat mich entfärbt. Die Sonne ist das Licht dieser Welt und meint, dass selbst das Höchste und Beste, das geschaffen und gemacht ist, das Bild Gottes in uns verdeckt und entfärbt. Nehmt weg, spricht Salomon, den Rost von dem Silber, so leuchtet und glänzt hervor das allerlauterste Gefäß, das Bild Gottes Sohn in der Seele. Und das ist es, was unser Herr in jenen Worten sagen will, da er spricht, dass ein edler Mensch auszog, denn der Mensch muss aus allen Bildern und aus sich selbst ausgehen und allem dem gar fern und ungleich werden, wenn anders er wirklich den Sohn nehmen und Sohn werden will und soll in des Vaters Schoß und Herzen. Jeder Art Vermittlung ist Gott fremd. Ich bin, spricht Gott, der Erste und der Letzte. Unterschiedenheit gibt es weder in der Natur Gottes noch in den Personen entsprechend der Einheit der Natur. Die göttliche Natur ist eins und jede Person ist auch eins und ist dasselbe eine, das die Natur ist. Der Unterschied zwischen Sein und Wesenheit wird als eins gefasst und ist eins. Erst da, wo es, das heißt dieses eine, nicht mehr in sich verhält, da empfängt, besitzt und ergibt es Unterschied. Darum, im einen findet man Gott und eins muss der werden, der Gott finden soll. Ein Mensch, spricht unser Herr, zog aus. Im Unterschied findet man weder das eine, noch das Sein, noch Gott, noch Rast, noch Seligkeit, noch Genügen. Sei eins, auf das du Gott finden könntest. Und wahrlich, wärest du recht eins, so bliebest du auch eins im Unterschiedlichen, und das Unterschiedliche würde dir eins und vermöchte dich nun ganz und gar nicht zu hindern. Das eine bleibt gleichmäßig eins, in tausendmal tausend Steinen wie in vier Steinen und tausendmal tausend ist ebenso gewiss eine einfache Zahl, wie die vier eine Zahl ist. Mensch, in der eigenen Bedeutung des Wortes im Lateinischen bedeutet in einem Sinne den, der sich mit allem, was er ist und was sein ist, unter Gott beugt und fügt. Und aufwärts Gott anschaut, nicht das Seine, das er hinter, unter, neben sich weiß. Dies ist volle und eigentliche Demut. Diesen Namen hat er von der Erde. Davon will ich nun nicht weiter sprechen. Wenn man Mensch sagt, so bedeutet dieses Wort auch etwas, was über die Natur, über die Zeit und über alles, was der Zeit zugekehrt ist oder nach Zeit schmeckt, erhaben ist, und das Gleiche sage ich auch mit Bezug auf Raum und Körperlichkeit. Überdies noch hat dieser Mensch in gewisser Weise mit nichts etwas gemein, das heißt, dass er weder nach diesem noch nach jenem gebildet oder verähnlicht sei und vom Nichts, nichts wisse, so dass man in ihm nirgends vom Nichts etwas finde noch gewahr werde und dass ihm das Nichts so völlig benommen sei, dass man da einzig finde reines Leben, Sein, Wahrheit und Gutheit. Wer so geartet ist, der ist ein edler Mensch, fürwahr, nicht weniger und nicht mehr. Noch auf einen anderen Sinn dessen, was der edle Mensch sei, will ich zu sprechen kommen und eingehen. Ich sage, wenn der Mensch, die Seele, der Geist Gott schaut, so weiß und erkennt er sich auch als erkennend. Das heißt, er erkennt, dass er Gott schaut und erkennt. Nun hat es etliche Leute bedünkt und es scheint auch ganz glaubhaft, dass Blume und Kern der Seligkeit in jener Erkenntnis liegen, bei der der Geist erkennt, dass er Gott erkennt. Denn wenn ich alle Wonne hätte und wüsste nicht darum, was hülfe mir das und was für eine Wonne wäre mir das? Doch sage ich mit Bestimmtheit, dass dem nicht so ist. Ist es gleich wahr, dass die Seele ohne dies wohl nicht selig wäre, so ist auch die Seligkeit nicht darin gelegen. Denn das Erste, worin die Seligkeit besteht, ist dies, dass die Seele Gott unverhüllt schaut. Darin empfängt sie ihr ganzes Sein und ihr Leben und schöpft alles, was sie ist, aus dem Grunde Gottes und weiß nichts von Wissen, noch von Liebe, noch von irgendetwas überhaupt. Sie wird still, ganz und ausschließlich im Sein Gottes. Sie weiß dort nichts als das Sein und Gott. Wenn sie aber weiß und erkennt, dass sie Gott schaut, erkennt und liebt, so ist das der natürlichen Ordnung nach ein Ausschlag aus dem und ein Rückschlag in das Erste. Denn niemand erkennt sich als weiß, als der, der wirklich weiß ist. Darum, wer sich als weiß erkennt, der baut und trägt auf dem Weißsein auf und er nimmt sein Erkenntnis nicht unmittelbar und noch unwissend direkt von der Farbe, sondern er nimmt das Erkennen ihrer, das heißt der Farbe, und das Wissen um sie von dem ab, was da gerade weiß ist, und schöpft das Erkennen nicht ausschließlich von der Farbe an sich. Vielmehr schöpft er das Erkennen und Wissen von Gefärbten oder von Weißem und erkennt sich als Weiß. Weißes ist etwas viel Geringeres und viel Äußerlicheres als das Weißsein oder die Weiße. Etwas ganz anderes ist die Wand und das Fundament, darauf die Wand gebaut ist. So auch, sage ich, nimmt und schöpft der edle Mensch sein ganzes Sein, Leben und seine Seligkeit bloß nur von Gott, bei Gott und in Gott, nicht vom Gott erkennen, schauen oder lieben oder dergleichen. Darum sagt unser Herr, beherzigenswert treffend, ewiges Leben sei dies, Gott allein als den einen wahren Gott zu erkennen, nicht aber zu erkennen, dass man Gott erkennt. Wie sollte denn auch der Mensch sich als Gott erkennend erkennen, der sich selbst nicht erkennt? Denn sicherlich, der Mensch erkennt sich selbst und andere Dinge überhaupt nicht, vielmehr nur Gott allein, fürwahr, wenn er selig wird und selig ist in der Wurzel und im Grunde der Seligkeit. Wenn aber die Seele erkennt, dass sie Gott erkennt, so gewinnt sie zugleich Erkenntnis von Gott und von sich selbst. Nun ist aber eine andere Kraft, wie ich ausgeführt habe, Vermöge, deren der Mensch sieht, und eine andere, durch die er weiß und erkennt, dass er sieht. Wahr ist es zwar, dass jetzt hienieden in uns jede Kraft, durch die wir wissen und erkennen, dass wir sehen, edler und höher ist als die Kraft, vermöge deren wir sehen. Denn die Natur beginnt ihr Wirken mit dem Geringsten. Gott aber beginnt bei seinen Werken mit dem Vollkommensten. Die Natur macht den Mann aus dem Kinde und das Huhn aus dem Ei. Gott aber macht den Mann vor dem Kinde und das Huhn vor dem Ei. Die Natur macht das Holz zuerst warm und heiß und danach erst lässt sie das Sein des Feuers entstehen. Gott aber gibt zuerst aller Kreatur das Sein und danach, in der Zeit, doch ohne Zeit und jeweils, gesondert alles das, was dazu, das heißt zum Sein, hinzugehört. Auch gibt Gott den Heiligen Geist eher als die Gaben des Heiligen Geistes. So also sage ich, dass es zwar Seligkeit nicht gibt, ohne dass der Mensch sich bewusst werde und wohl wisse, dass er Gott schaut und erkennt. Doch verhüte Gott, dass meine Seligkeit darauf beruhe. Wem's anders genügt, der behalte es für sich. Doch erbarmt's mich. Die Hitze des Feuers und das Sein des Feuers sind gar ungleich und erstaunlich fern voneinander in der Natur, obzwar sie nach Zeit und Raum gar beieinander sind. Gottes Schauen und unser Schauen sind einander völlig fern und ungleich. Darum sagt unser Herr gar recht, dass ein edler Mensch auszog in ein fernes Land, sich ein Reich zu gewinnen, und zurückkam. Denn der Mensch muss in sich selber eins sein und muss dies suchen in sich und im einen und empfangen im einen, das heißt Gott, lediglich schauen und zurückkommen, das heißt wissen und erkennen, dass man Gott erkennt und weiß. Und alles hier Vorgetragene hat der Prophet Ezekiel vorausgesprochen, als er sagte, dass ein mächtiger Adler mit großen Flügeln, mit langen Gliedern, voll mancherlei Federn zu dem lautern Berge kam und entnahm das Mark oder den Kern des höchsten Baumes, riss ab die Krone seines Laubes und brachte es herunter. Was unser Herr einen edlen Menschen heißt, das nennt der Prophet einen großen Adler. Wer ist denn nun edler, als der einerseits vom Höchsten und Besten, was die Kreatur besitzt, geboren ist und zum anderen aus dem innersten Grunde göttlicher Natur und dessen Einöde? Ich, spricht unser Herr im Propheten Osi, will die edle Seele führen in eine Einöde und ich will dort sprechen in ihr Herz. Eines mit einem, eines von einem, eines in einem und in einem eines ewiglich. Amen. Sankt Johannes spricht: Darin ist uns Gottes Liebe geoffenbart, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn und mit ihm leben. Und so ist unsere menschliche Natur unermesslich erhöht dadurch, dass der Höchste gekommen ist und die Menschennatur an sich genommen hat. Ein Meister sagt: Wenn ich daran denke, dass unsere Natur über die Kreaturen erhoben worden ist und im Himmel über den Engeln sitzt und von ihnen angebetet wird, so muss ich mich aus tiefstem Herzensgrunde freuen. Denn Jesus Christus, mein lieber Herr, hat mir alles das zu eigen gemacht, was er in sich besitzt. Er, der Meister, sagt auch, dass der Vater es in allem dem, was er seinem Sohn, Jesus Christus, je in der menschlichen Natur verlieh, eher auf mich abgesehen und mich mehr geliebt hat als ihn und es mir eher verlieh als ihm. Wieso denn? Er gab es ihm um meinetwillen, denn mir tat es Not. Darum, was immer er ihm gab, damit zielte er auf mich und gab mir's recht so wie ihm. Ich nehme da nichts aus, weder Einigung noch Heiligkeit der Gottheit noch irgendetwas. Alles, was er ihm je in der menschlichen Natur gab, das ist mir nicht fremder noch ferner als ihm, denn Gott kann nicht nur weniges geben. Entweder muss er alles oder gar nichts geben. Seine Gabe ist völlig einfach und vollkommen ohne Teilung und nicht in der Zeit, immerzu nur in der Ewigkeit. Und seit dessen so gewiss, wie ich lebe, wenn wir so von ihm empfangen sollen, so müssen wir in der Ewigkeit sein, erhaben über die Zeit. In der Ewigkeit sind alle Dinge gegenwärtig. Das, was über mir ist, das ist mir so nah und so gegenwärtig wie das, was hier bei mir ist. Und dort werden wir von Gott empfangen, was wir von Gott haben sollen. Gott erkennt auch nichts außerhalb seiner, sondern sein Auge ist nur auf ihn selbst gerichtet. Was er sieht, das sieht er alles in sich. Darum sieht uns Gott nicht, wenn wir in Sünden sind. Drum, soweit wir in ihm sind, soweit erkennt uns Gott. Das heißt, soweit wir ohne Sünde sind. Und all die Werke, die unser Herr je wirkte, die hat er mir so zu eigen gegeben, dass sie für mich nicht weniger lohnwürdig sind als meine eigenen Werke, die ich wirke. Da nun uns allen sein ganzer Adel gleich eigen und gleich nahe ist, mir wie ihm, weshalb empfangen wir denn nicht Gleiches? Ach, das müsst ihr verstehen. Wenn einer zu dieser Spende kommen will, dass er dieses Gut gleicherweise und die allgemeine und allen Menschen gleich nahe menschliche Natur empfange, dann ist es dazu nötig, dass, so wie es in menschlicher Natur nichts Fremdes, noch Ferneres, noch Näheres gibt, du in der menschlichen Gesellschaft gleich stehest, dir selbst nicht näher als einem anderen. Du sollst alle Menschen gleich wie dich lieben und gleich achten und halten. Was einem anderen geschieht, sei es bös oder gut, das soll für dich so sein, als ob es dir geschehe. Nun ist dies der zweite Sinn. Er sandte ihn in die Welt. Nun wollen wir darunter die große Welt verstehen, in die die Engel schauen. Wie sollen wir sein? Wir sollen mit unserer ganzen Liebe und mit unserem ganzen Verlangen dort sein, wie St. Augustinus sagt, was der Mensch liebt, das wird er in der Liebe. Sollen wir nun sagen, wenn der Mensch Gott liebt, dass er dann Gott werde? Das klingt, wie wenn es Unglaube sei. In der Liebe, die ein Mensch schenkt, gibt es keine zwei, sondern nur eins. Und Einung. Und in der Liebe bin ich mehr Gott, als ich in mir selbst bin. Der Prophet spricht, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Kinder des Allerhöchsten. Das klingt verwunderlich, dass der Mensch in solcher Weise Gott zu werden vermag in der Liebe. Jedoch ist es wahr in der ewigen Wahrheit. Unser Herr Jesus Christus beweist es. Er sandte ihn in die Welt, mundum, besagt in einer Bedeutung rein. Merkt auf, Gott hat keine eigentlichere Stätte als ein reines Herz und eine reine Seele. Dort gebiert der Vater seinen Sohn, wie er ihn in der Ewigkeit gebiert. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist ein reines Herz? Das ist rein, was von allen Kreaturen abgesondert und geschieden ist. Denn alle Kreaturen beflecken, weil sie ein Nichts sind. Denn das Nichts ist Mangel und befleckt die Seele. Alle Kreaturen sind ein reines Nichts. Weder die Engel noch die Kreaturen sind ein Etwas. Sie haben und beflecken, denn sie sind aus Nichts gemacht. Sie sind und waren nichts. Was allen Kreaturen zuwider ist und Unlust schafft, das ist das Nichts. Legte ich eine glühende Kohle in meine Hand, so täte mir das weh. Das kommt allein vom Nicht. Und wären wir frei vom Nicht, so wären wir nicht unrein. Und nun, wir leben in ihm, mit ihm. Es gibt nichts, was man so sehr begehrt wie das Leben. Was ist mein Leben? Was von innen her aus sich selbst bewegt wird. Das aber lebt nicht, was von außen bewegt wird. Leben wird denn also, mit ihm. So müssen wir auch von innen her in ihm mitwirken, so dass wir nicht von außen her wirken. Wir sollen vielmehr daraus bewegt werden, woraus wir leben. Das heißt, durch ihn. Wir können und müssen aber nun aus unserem eigenen von innen her wirken. Sollen wir also denn in ihm oder durch ihn leben, so muss er unser eigen sein und müssen wir aus unserem eigenen wirken. So wie Gott alle Dinge aus seinem eigenen und durch sich selbst wirkt, so müssen auch wir aus dem eigenen wirken, dass er in uns ist. Er ist ganz und gar unser eigen, und alle Dinge sind unser eigen in ihm. Alles, was alle Engel und alle Heiligen und unsere Frau haben, das ist mir in ihm eigen und ist mir nicht fremder noch ferner als das, was ich selber habe. Alle Dinge sind mir gleich eigen in ihm. Und wenn wir zu diesem Eigenen kommen sollen, dass alle Dinge unser eigen seien, so müssen wir ihn gleicherweise in allen Dingen nehmen, in einem nicht mehr als in dem anderen, denn er ist in allen Dingen gleich. Man findet Leute, denen schmeckt Gott wohl in einer Weise, nicht aber in der anderen, und sie wollen Gott durchaus nur in einer Weise des sich Versenkens besitzen und in der anderen nicht. Ich lasse es gut sein, aber es ist völlig verkehrt. Wer Gott in rechter Weise nehmen soll, der muss ihn in allen Dingen gleicherweise nehmen, in der Bedrängnis wie im Wohlbefinden, im Weinen wie in Freuden, überall soll er dir gleich sein. Glaubst du, dass, weil du, ohne es durch Todsünde verschuldet zu haben, weder Andacht noch Ernst hast, du deshalb, eben weil du keine Andacht und keinen Ernst hast, auch Gott nicht hast? Und ist dir das dann leid, so ist dies eben jetzt deine Andacht und dein Ernst. Darum sollt ihr euch nicht auf irgendeine Weise verlegen, denn Gott ist in keiner Weise weder dies noch das. Darum tun die, die Gott in solcher Weise nehmen, ihm Unrecht. Sie nehmen die Weise, nicht aber Gott. Darum behaltet dieses Wort, dass ihr rein nur Gott im Auge habt und sucht. Welche Weisen dann anfallen, mit denen seid ganz zufrieden. Denn euer Absehen soll rein nur auf Gott gerichtet sein und auf sonst nichts. Was ihr dann gern oder ungern habt, das ist dann recht, und wisset, dass es sonst völlig verkehrt ist. Sie schieben Gott unter eine Bank, sie, die so viele Weisen haben wollen. Sei es nun Weinen oder Seufzen und dergleichen vieles, das alles ist nicht Gott. Fällt es an? Nun, so nehmt es hin und seid zufrieden. Stellt es sich nicht ein? So seid abermals zufrieden und nehmt das, was euch Gott zu dem Zeitpunkt geben will, und bleibt allzeit in demütiger Vernichtung und Selbsterniedrigung, und es soll euch allzeit dünken, dass ihr unwürdig seid irgendeines Guten, das euch Gott antun könnte, wenn er wollte. So ist denn das Wort ausgelegt, das St. Johannes schreibt: Darin ist uns Gottes Liebe geoffenbart worden. Wären wir so, so würde dieses Gute in uns geoffenbart. Dass es uns verborgen ist, daran trägt nichts anderes die Schuld als wir. Wir sind die Ursache aller unserer Hindernisse. Hüte dich vor dir selbst, so hast du wohl gehütet. Und ist es so, dass wir es nicht nehmen wollen, so hat er uns doch dazu erwählt. Nehmen wir es nicht, so wird es uns gereuen müssen und es wird uns sehr verwiesen werden. Dass wir nicht dahin gelangen, wo dieses Gut empfangen wird, das liegt nicht an ihm, sondern an uns. Darin ist uns Gottes Liebe erzeigt und in uns sichtbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir leben mit dem Sohne und in dem Sohne und durch den Sohn. Denn alle, die da nicht durch den Sohn leben, die sind wahrlich nicht recht daran. Wenn nun irgendwo ein reicher König wäre, der eine schöne Tochter hätte, gäbe er die dem Sohne eines armen Mannes, so würden alle, die zu dem Geschlecht gehörten, dadurch erhöht und geadelt. Nun sagt ein Meister, Gott ist Mensch geworden, dadurch ist erhöht und geadelt das ganze Menschengeschlecht. Dessen mögen wir uns wohl freuen, dass Christus, unser Bruder, aus eigener Kraft aufgefahren ist über alle Chöre der Engel und sitzt zur rechten Hand des Vaters. Dieser Meister hat recht gesprochen. Aber wahrlich, ich gebe nicht viel darum. Was hülfe es mir, wenn ich einen Bruder hätte, der da ein reicher Mann wäre und ich wäre dabei ein armer Mann? Was hülfe es mir, hätte ich einen Bruder, der da ein weiser Mann wäre, und ich wäre dabei ein Tor? Ich sage etwas anderes und eindringenderes. Gott ist nicht nur Mensch geworden, vielmehr, er hat die menschliche Natur angenommen. Die Meister sagen gemeinhin, alle Menschen seien in ihrer Natur gleich edel. Ich aber sage wahrheitsgemäß, all das Gute, das alle Heiligen besessen haben und Maria, Gottes Mutter, und Christus nach seiner Menschheit, das ist mein Eigen in dieser Natur. Nun könntet ihr mich fragen, da ich in dieser Natur alles habe, was Christus nach seiner Menschheit zu bieten vermag, woher kommt es dann, dass wir Christum erhöhen und als unseren Herrn und unseren Gott verehren? Das kommt daher, weil er ein Bote von Gott zu uns gewesen ist und uns unsere Seligkeit zugetragen hat. Die Seligkeit, die er uns zutrug, die war unser. Dort, wo der Vater im innersten Grunde seinen Sohn gebiert, da schwebt diese Menschennatur mit ein. Diese Natur ist eines und einfaltig. Es mag hier wohl etwas herauslugen und etwas anhangen, aber das ist dieses eine nicht. Ich sage ein weiteres und sage ein schwereres. Wer unmittelbar in der Bloßheit dieser Natur stehen will, der muss allem Personenhaften entgangen sein, so dass er dem Menschen, der jenseits des Meeres ist, den er mit Augen nie gesehen hat, ebenso wohl Gutes gönne wie dem Menschen, der bei ihm ist und sein vertrauter Freund ist. Solange du deiner Person mehr Gutes gönnst als dem Menschen, den du nie gesehen hast, so steht es wahrlich unrecht mit dir, und du hast noch nie nur einen Augenblick lang in diesen einfaltigen Grund gelugt. Du magst aber wohl in einem abgezogenen Bilde die Wahrheit wie in einem Gleichnis gesehen haben. Das Beste aber war es nicht. Zum anderen musst du reinen Herzen sein, denn das Herz ist allein rein, das alle Geschaffenheit zunichte gemacht hat. Zum dritten musst du frei sein vom Nicht. Man stellt die Frage, was in der Hölle brenne. Die Meister sagen allgemein, das tut der Eigenwille. Ich aber sage wahrheitsgemäß, dass das nicht in der Hölle brennt. Vernimm denn nun ein Gleichnis. Man nehme eine brennende Kohle und lege sie auf meine Hand. Wollte ich nun sagen, die Kohle brenne meine Hand, so täte ich ihr gar Unrecht. Soll ich aber zutreffend sagen, was mich brennt? Das nicht tut's. Denn die Kohle hat etwas in sich, was meine Hand nicht hat. Seht, eben dieses Nicht brennt mich. Hätte aber meine Hand alles das in sich, was die Kohle ist und zu leisten vermag, so hätte sie ganz und gar Feuersnatur. Nehme einer dann alles Feuer, das je brannte, und schüttete es auf meine Hand, so könnte es mich nicht schmerzen. In gleicher Weise sage ich, da Gott und alle die, die in der Anschauung Gottes sind, in der rechten Seligkeit etwas in sich haben, was die nicht haben, die von Gott getrennt sind, so peinigt dieses nicht die Seelen, die in der Hölle sind, mehr als Eigenwille oder irgendein Feuer. Ich sage fürwahr, so viel dir vom Nicht anhaftet, so weit bist du unvollkommen. Hierum wollt ihr vollkommen sein, so müsst ihr frei sein vom Nicht. Hierum sagt das Wörtlein, das ich euch vorgelegt habe, Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Das dürft ihr nicht im Hinblick auf die äußere Welt verstehen, wie er mit uns aß und trank. Ihr müsst es verstehen mit Bezug auf die innere Welt. So war der Vater in seiner einfaltigen Natur seinen Sohn natürlich gebiert, so war gebiert er ihn in des Geistes Innigstes. Und dies ist die innere Welt. Hier ist Gottes Grund, und mein Grund Gottes Grund. Hier lebe ich aus meinem eigenen, wie Gott aus seinem eigenen lebt. Wer in diesen Grund je nur einen Augenblick lang lugte, dem Menschen sind 1000 Mark roten, geprägten Goldes so viel wie ein falscher Heller. Aus diesem innersten Grunde sollst du alle deine Werke wirken, ohne warum. Ich sage fürwahr, solange du deine Werke wirkst, um des Himmelreiches oder um Gottes oder um deiner ewigen Seligkeit willen, also von außen her, so ist es wahrlich nicht recht um dich bestellt. Man mag dich zwar wohl hinnehmen, aber das Beste ist es doch nicht. Denn wahrlich, wenn einer wähnt, in Innerlichkeit, Andacht, süßer Verzücktheit und in besonderer Begnadung Gottes mehr zu bekommen, als beim Herdfeuer oder im Stalle, so tust du nicht anders, als ob du Gott nähmest, wendest ihm einen Mantel um das Haupt und schöbest ihn unter eine Bank. Denn wer Gott in einer bestimmten Weise sucht, der nimmt die Weise und verfehlt Gott, der in der Weise verborgen ist. Wer aber Gott ohne Weise sucht, der erfasst ihn, wie er in sich selbst ist. Und ein solcher Mensch lebt mit dem Sohne, und er ist das Leben selbst. Wer das Leben fragte 1000 Jahre lang, warum lebst du, könnte es antworten, es spreche nichts anderes als, ich lebe darum, dass ich lebe. Das kommt daher, weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus seinem eigenen quillt. Darum lebt es ohne Warum eben darin, dass es für sich selbst lebt. Wer nun einen wahrhaftigen Menschen, der aus seinem eigenen Grunde wirkt, fragte, warum wirkst du deine Werke? Sollte er recht antworten, er spreche nichts anderes als, ich wirke darum, dass ich wirke. Wo die Kreatur endet, da beginnt Gott zu sein. Nun begehrt Gott nichts mehr von dir, als dass du aus dir selbst ausgehest, deiner kreatürlichen Seinsweise nach und Gott, Gott, in dir sein lässt. Das geringste kreatürliche Bild, das sich je in dich einbildet, das ist so groß, wie Gott groß ist. Warum? Weil es dich an einem ganzen Gotte hindert, eben da, wo dieses Bild in dich eingeht. Da muss Gott weichen und seine ganze Gottheit. Wo aber dieses Bild ausgeht, da geht Gott ein. Gott begehrt so sehr danach, dass du deiner kreatürlichen Seinsweise nach aus dir selber ausgehst, als ob seine ganze Seligkeit daran läge. Nun denn, lieber Mensch, was schadet es dir, wenn du Gott vergönnst, dass Gott Gott in dir sei? Geh völlig aus dir selbst heraus, um Gottes Willen, so geht Gott völlig aus sich selbst heraus, um deinetwillen. Wenn diese beiden herausgehen, so ist das, was da bleibt, ein einfaltiges Eins. In diesem einen gebiert der Vater seinen Sohn im innersten Quell. Dort blüht aus der Heilige Geist, und dort entspringt in Gott ein Wille, der gehört der Seele zu. Solange der Wille unberührt steht von allen Kreaturen und von aller Geschaffenheit, ist der Wille frei. Christus spricht, niemand kommt zum Himmel, als wer vom Himmel gekommen ist. Alle Dinge sind geschaffen aus nichts. Darum ist ihr wahrer Ursprung das Nichts. Und soweit sich dieser edle Wille den Kreaturen zuneigt, verfließt er mit den Kreaturen in ihr. Nichts. Die Leute sagen oft zu mir, bittet für mich. Dann denke ich, warum geht ihr aus? Warum bleibt ihr nicht in euch selbst und greift in euer eigenes Gut? Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch. Dass wir in solcher Weise wahrhaft drinnen bleiben mögen, dass wir alle Wahrheit unmittelbar und ohne Unterschiedenheit in rechter Seligkeit besitzen, dazu helfe uns Gott. Amen. Der Prophet spricht, Herr des Volkes, das in dir ist, dessen erbarme dich. Unser Herr antwortet, alles, was anfällig ist, das werde ich gesund machen und werde sie willig lieben. Ich nehme das Schriftwort. Der Pharisäer begehrte, dass unser Herr mit ihm äße, und dazu, unser Herr sprach zu der Frau, Wade in pace, gehe in den Frieden. Es ist gut, wenn man vom Frieden zum Frieden kommt. Es ist löblich. Trotzdem ist es mangelhaft. Man soll laufen in den Frieden. Man soll nicht anfangen im Frieden. Gott, unser Herr, will sagen, man soll versetzt und hineingestoßen werden in den Frieden und soll enden im Frieden. Unser Herr sprach, in mir allein habt ihr Frieden, genauso weit wie in Gott, so weit in Frieden. Was irgend von einem in Gott ist, das hat Frieden. Ist dagegen etwas von einem außerhalb Gottes, so hat es Unfrieden. Sankt Johannes spricht, alles, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Was aus Gott geboren ist, das sucht Frieden und läuft in den Frieden. Darum sprach er, Wade in pace, lauf in den Frieden. Der Mensch, der sich im Laufen und in beständigem Laufen befindet, und zwar in den Frieden, der ist ein himmlischer Mensch. Der Himmel läuft beständig um und im Laufe sucht er Frieden. Nun gebt Acht. Der Pharisäer begehrte, dass unser Herr mit ihm esse. Die Speise, die ich esse, die wird so vereint mit meinem Leib wie mein Leib mit meiner Seele. Mein Leib und meine Seele sind vereint in einem Sein, nicht wie in einem Wirken. Nicht also, wie sich meine Seele dem Auge im Wirken, das heißt darin, dass es sieht, vereint. So auch wird die Speise, die ich esse, mit meiner Natur im Sein vereint, nicht dagegen im Wirken. Und dies deutet auf die große Einigung, die wir mit Gott im Sein, nicht aber im Wirken haben sollen. Darum bat der Pharisäer unseren Herrn, dass er mit ihm esse. Pharisäus besagt so viel wie einer, der abgesondert ist und um kein Ende weiß. Alles Zubehör der Seele muss völlig abgelöst werden. Je edler die Kräfte sind, umso stärker lösen sie ab. Gewisse Kräfte sind so hoch über dem Körper und so abgesondert, dass sie völlig abschälend und abscheidend wirken. Ein Meister sagt ein schönes Wort. Was nur je einmal Körperliches berührt, das gelangt niemals da hinein. Zum Zweiten besagt Pharisäer, dass man abgelöst und abgezogen und eingezogen sein soll. Hieraus mag man entnehmen, dass ein ungelehrter Mensch allein durch Liebe und Begehren Wissen erlangen und lehren kann. Zum Dritten besagt Pharisäer, dass man kein Ende haben und nirgends abgeschlossen sein und nirgends haften und so in Frieden versetzt sein soll, dass man nichts mehr wisse von Unfrieden, wenn ein solcher Mensch in Gott versetzt wird durch die Kräfte, die völlig losgelöst sind. Darum sprach der Prophet: Herr des Volkes, das in dir ist, dessen erbarme dich. Ein Meister sagt, das höchste Werk, das Gott je wirkte in allen Kreaturen, das ist Barmherzigkeit. Das Heimlichste und Verborgenste, selbst das, was er je in den Engeln wirkte, das wird emporgetragen in die Barmherzigkeit, und zwar in das Werk der Barmherzigkeit, so wie es in sich selbst ist und wie es in Gott ist. Was immer Gott wirkt, der erste Ausbruch ist immer Barmherzigkeit, und zwar nicht die, da er dem Menschen seine Sünde vergibt und da ein Mensch sich über den anderen erbarmt. Vielmehr will er, der Meister, sagen, das höchste Werk, das Gott wirkt, das ist Barmherzigkeit. Ein Meister sagt, das Werk der Barmherzigkeit ist Gott so wesensverwandt, dass zwar Wahrheit und Reichtum und Gutheit Gott benennen, wenngleich von diesem das eine ihn mehr aussagt als das andere. Das höchste Werk Gottes aber ist Barmherzigkeit, und es bedeutet, dass Gott die Seele in das Höchste und Lauterste versetzt, das sie zu empfangen vermag, in die Weite. In das Meer, in ein unergründliches Meer. Dort wirkt Gott Barmherzigkeit. Darum sprach der Prophet: Herr des Volkes, das in dir ist, dessen erbarme dich. Welches Volk ist in Gott? Sankt Johannes spricht: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Obwohl Sankt Johannes sagt, die Liebe vereinige, so versetzt doch die Liebe niemals in Gott. Allenfalls verleimt sie schon Vereinigtes. Die Liebe vereinigt nicht in gar keiner Weise. Was schon vereinigt ist, das heftet sie zusammen und bindet es zu. Liebe vereint im Wirken, nicht aber im Sein. Die besten Meister sagen, die Vernunft schäle völlig ab und erfasse Gott entblößt, wie er reines Sein in sich selbst sei. Das Erkennen bricht durch die Wahrheit und Gutheit hindurch und wirft sich auf das reine Sein und erfasst Gott bloß, wie er ohne Namen ist. Ich aber sage, weder das Erkennen noch die Liebe einigen. Die Liebe ergreift Gott selbst, insofern er gut ist, und entfiele Gott dem Namen Gutheit, so würde die Liebe nimmermehr weiterkommen. Die Liebe nimmt Gott unter einem Fell, unter einem Kleide. Das tut die Vernunft nicht. Die Vernunft nimmt Gott so, wie er in ihr erkannt wird. Sie kann ihn aber niemals erfassen im Meer seiner Unergründlichkeit. Ich sage, über diese beiden, über das Erkennen und die Liebe hinaus, ragt die Barmherzigkeit. Im Höchsten und Lautersten, das Gott zu wirken vermag, dort wirkt Gott Barmherzigkeit. Ein Meister spricht ein schönes Wort, das etwas in der Seele ist, das geheimlich und verborgen ist und weit oberhalb dessen, wo die Kräfte, Vernunft und Wille ausbrechen. Sankt Augustinus sagt, wie das, wo der Sohn aus dem Vater ausbricht, im ersten Ausbruch unaussprechlich ist, so auch gibt es etwas Geheimliches oberhalb des ersten Ausbruchs, in dem Vernunft und Wille ausbrechen. Ein Meister, der am allerbesten von der Seele gesprochen hat, sagt, dass das gesamte menschliche Wissen niemals darin eindringt, was die Seele in ihrem Grund sei. Zu begreifen, was die Seele sei, dazu gehört, übernatürliches Wissen. Wissen wir doch nichts von dem, wo die Kräfte aus der Seele in die Werke ausgehen. Wir wissen wohl ein wenig davon, es ist aber gering. Was die Seele in ihrem Grunde sei, davon weiß niemand etwas. Was man davon wissen kann, das muss übernatürlich sein. Es muss aus Gnade sein. Dort wirkt Gott Barmherzigkeit. Amen. Ein Wörtlein liest man heute in der Epistel, das spricht der Weise, der Gerechte lebt in Ewigkeit. Gelegentlich habe ich dargelegt, was ein gerechter Mensch sei. Jetzt aber sage ich in einem anderen Sinne, das ist ein gerechter Mensch, der in die Gerechtigkeit eingebildet und übergebildet ist. Der Gerechte lebt in Gott. Und Gott in ihm, denn Gott wird geboren in dem Gerechten und der Gerechte in Gott. Und darum wird Gott durch eine jegliche Tugend des Gerechten geboren und wird erfreut durch eine jegliche Tugend des Gerechten. Und nicht nur durch eine jegliche Tugend, sondern auch durch jegliches Werk des Gerechten, wie gering es auch sein mag, das durch den Gerechten und in der Gerechtigkeit gewirkt wird. Durch das wird Gott erfreut, ja, durchfreut. Denn nichts bleibt in seinem Grunde, was nicht von Freude durchkitzelt würde. Grobsinnige Leute müssen dies einfach glauben. Die Erleuchteten aber müssen es wissen. Der Gerechte sucht nichts mit seinen Werken. Denn diejenigen, die mit ihren Werken irgendetwas suchen, oder auch solche, die um eines Warum willen wirken, die sind Knechte und Mietlinge. Darum willst du eingebildet und überbildet werden in die Gerechtigkeit. So beabsichtige nichts mit deinen Werken und ziele auf nichts ab, weder in Zeit noch in Ewigkeit, weder auf Lohn noch auf Seligkeit, noch auf dies oder das. Denn solche Werke sind wahrlich alle tot. Ja, ich sage, selbst wenn du dir Gott zum Ziel nimmst, so sind alle Werke, die du selbst darum wirken magst, tot. Und du verdirbst damit gute Werke. Und nicht nur verdirbst du gute Werke, sondern du tust auch Sünde. Denn du tust wie ein Gärtner, der einen Garten pflanzen sollte, dabei aber die Bäume ausrodete und dann noch Lohn dafür haben wollte. So auch verdirbst du gute Werke. Darum willst du leben und willst du, dass deine Werke leben, so musst du für alle Dinge tot und zunichte geworden sein. Es ist der Kreatur eigen, dass sie aus etwas etwas mache. Gott aber ist es eigen, dass er aus nichts etwas macht. Soll daher Gott etwas in dir oder mit dir machen, so musst du vorher zu nichts geworden sein. Und darum geh in deinen eigenen Grund und wirke dort. Die Werke aber, die du dort wirkst, die sind alle lebendig. Und darum sagt er, der weise Mann, der Gerechte lebt. Denn deshalb, weil er gerecht ist, darum wirkt er, und seine Werke leben. Nun sagt er, der weise Mann, sein Lohn ist bei dem Herrn. Darüber ein weniges. Wenn er sagt bei, so besagt dies, dass des Gerechten Lohn dort ist, wo Gott selbst ist. Denn des Gerechten Seligkeit und Gottes Seligkeit ist eine Seligkeit, weil der Gerechte da selig ist, wo Gott selig ist. Es spricht Sankt Johannes, das Wort war bei Gott, Auch er sagt bei. Und darum ist der gerechte Gott gleich, denn Gott ist die Gerechtigkeit. Und darum, wer in der Gerechtigkeit ist, der ist in Gott und ist Gott. Nun spreche ich weiter über das Wort gerecht. Er sagt nicht der gerechte Mensch, noch auch der gerechte Engel, sondern nur der Gerechte. Der Vater gebiert seinen Sohn als den Gerechten und den Gerechten als seinen Sohn. Denn alle Tugend des Gerechten und jegliches Werk, das aus der Tugend des Gerechten gewirkt wird, ist nichts anderes, als dass der Sohn von dem Vater geboren wird. Und darum ruht der Vater nimmer. Er jagt vielmehr und treibt allzeit dazu, dass sein Sohn in mir geboren werde. Wie es in der Schrift heißt, weder um Sions Willen schweige ich, noch um Jerusalems Willen ruhe ich, bis der Gerechte offenbar werde und leuchte wie ein Blitz. Sion bedeutet Höhe des Lebens und Jerusalem bedeutet Höhe des Friedens. Fürwahr, weder um der Höhe des Lebens noch um der Höhe des Friedens willen ruht Gott je. Er jagt vielmehr und treibt allzeit dazu, dass der Gerechte offenbar werde. Im Gerechten soll nichts wirken als einzig Gott. Denn dafern dich irgendetwas von außen zum Wirken anstößt, wahrlich, so sind alle solche Werke tot. Und selbst wenn Gott dich von außen zum Wirken anstieße, wahrlich, so sind auch diese Werke alle tot. Sollen aber deine Werke leben, so muss Gott dich inwendig im Innersten der Seele anstoßen, wenn sie wirklich leben sollen. Da ist dein Leben, und da allein lebst du. Und ich sage, dünkt dich eine Tugend größer als die andere, und schätzt du sie höher ein als die andere, so liebst du sie nicht so, wie sie in der Gerechtigkeit ist, und noch wirkt Gott nicht in dir. Denn solange der Mensch eine Tugend mehr schätzt oder liebt, solange liebt und nimmt er sie, die Tugenden, nicht wie sie in der Gerechtigkeit sind, noch auch ist er gerecht. Denn der Gerechte liebt und wirkt alle Tugenden in der Gerechtigkeit, so wie sie die Gerechtigkeit selbst sind. Eine Schrift sagt, vor der geschaffenen Welt bin ich. Es heißt, vor bin ich. Das besagt, wenn der Mensch erhoben ist über die Zeit in die Ewigkeit, so wirkt dort der Mensch ein Werk mit Gott. Manche Menschen fragen, wieso der Mensch die Werke wirken könne, die Gott vor 1000 Jahren gewirkt hat und nach 1000 Jahren wirken wird, und verstehen's nicht. In der Ewigkeit gibt es kein Vor und Nach. Darum, was vor 1000 Jahren geschehen ist und nach 1000 Jahren geschehen wird und jetzt geschieht, das ist eins in der Ewigkeit. Darum, was Gott vor 1000 Jahren getan und geschaffen hat und nach 1000 Jahren tun wird und was er jetzt tut, das ist nichts als ein Werk. Darum wirkt der Mensch, der über die Zeit erhoben ist, in die Ewigkeit mit Gott, was Gott vor 1000 und nach 1000 Jahren gewirkt hat. Auch dies ist für weise Leute eine Sache des Wissens, und für Grobsinnige eine Sache des Glaubens. St. Paulus sagt, wir sind ewiglich erwählt im Sohne. Darum sollen wir niemals ruhen, bis wir das werden, was wir ewiglich in ihm gewesen sind. Denn der Vater treibt und jagt dazu, dass wir in dem Sohne geboren und dasselbe werden, was der Sohn ist. Der Vater gebiert seinen Sohn, und aus diesem Gebären schöpft der Vater so große Ruhe und Lust, dass er seine ganze Natur darin verzehrt. Denn was immer in Gott ist, das treibt ihn an zu gebären. Ja, aus seinem Grunde aus seiner Wesenheit und aus seinem Sein wird der Vater angetrieben zu gebären. Nun gib Acht. Dann wird Gott in uns geboren, wenn alle Kräfte unserer Seele, die vorher gebunden und gefangen waren, ledig und frei werden und in uns ein Stillschweigen aller Absicht eintritt und unser Gewissen uns nicht mehr straft. Dann gebiert der Vater seinen Sohn in uns. Dabei müssen wir uns aller Bilder und Formen bloß und ledig halten wie Gott und müssen uns so entblößt ohne Gleichheit nehmen, wie Gott in sich selbst bloß und ledig ist. Wenn der Vater in uns seinen Sohn gebiert, so erkennen wir den Vater mit dem Sohn und in ihnen beiden den Heiligen Geist und den Spiegel der heiligen Dreifaltigkeit und in ihm alle Dinge, wie sie ein lauteres Nichts sind in Gott. Zahl und Vielfalt entfällt da. Das göttliche Sein leidet weder noch wirkt es. Die Natur hingegen wirkt, aber sie leidet nicht. Mitunter wird in der Seele ein Licht offenbar, und der Mensch wähnt, es sei der Sohn, und doch ist es nur ein Licht. Denn wo der Sohn offenbar wird in der Seele, da wird auch die Liebe des Heiligen Geistes offenbar. Darum sage ich, dass es des Vaters Wesen ist, den Sohn zu gebären, und des Sohnes Wesen, dass ich in ihm und nach ihm geboren werde. Des Heiligen Geistes Wesen ist es, dass ich in ihm verbrannt und in ihm völlig eingeschmolzen und gänzlich Liebe werde. Wer so in der Liebe und gänzlich Liebe ist, der wähnt, dass Gott niemanden liebe als ihn allein. Und er weiß von niemand, der sonst noch liebte oder von sonst wem geliebt würde, als einzig von ihm. Einige Lehrer meinen, der Geist schöpfe seine Seligkeit aus der Liebe. Manche meinen, er schöpfe sie aus dem Anschauen Gottes. Ich aber sage, er schöpft sie weder aus der Liebe, noch aus dem Erkennen, noch aus dem Anschauen. Nun könnte man fragen, hat denn der Geist im ewigen Leben kein Hinschauen auf Gott? Ja und nein. Sofern er geboren ist, hat er kein Aufschauen und kein Hinschauen mehr auf Gott. Insofern er aber noch geboren wird, hat er ein Hinschauen auf Gott. Darum liegt des Geistes Seligkeit da, wo er geboren ist, und nicht, wo er noch geboren wird, denn er lebt, wo der Vater lebt. Das heißt, in der Einfaltigkeit und in der Bloßheit des Seins. Darum kehre dich von allen Dingen und nimm dich rein im Sein. Denn was außerhalb des Seins ist, das ist Zufall. Und alle Zufälle stiften ein Warum. Dass wir in Ewigkeit leben, dazu helfe uns Gott. Amen. Meister Eckhart, vom edlen Menschen.